In unserem Hörspieltermin am Sonntagnachmittag setzen wir heute unsere 1990 begonnene Vorstellung des dramatischen Werks von Bernard-Marie Coltet fort. Dumpfe Stimmen. Der Text wurde 1973 als Hörspiel geschrieben und 1974 von Radio France in Straßburg realisiert. Erst nach dem Tod des 1989 verstorbenen Dichters wurde das Stück wiederentdeckt und von Simon Werle ins Deutsche übersetzt. Sie hören die Erstsendung einer Radio Bremen Koproduktion mit dem Südwestfunk Baden-Baden. Ich gestehe, denn um zu gestehen bin ich hier, aber ich begreife es nicht. Hat sie dieses Verlangen denn nie gepackt? Nie konnte ich an das Geld denken, das mir gehört. Ich konnte nicht vorbei an meinen Gebäuden, den angrenzenden Scheunen und Höfen. Ich konnte nicht dastehen und mein Haus und was ich daran anschloss betrachten, ohne von jener Nacht zu träumen, in der ich es in Brand setzen werde, ohne davon zu träumen, es sofort in Brand zu setzen und zuzuschauen. Und die Nacht wäre ohne Mond, um den Feuerschein nicht zu stören. Wozu dieses Geständnis vor fremden Ohren, aber warum auch nicht? Dazu bin ich da. Wie brannte damals in mir dieses Verlangen? Wie konnte ich nur leben? Warum sehen Sie nicht, wie ich sehe? Los, schneller! Schürt, schürt! Wohin bringt ihr das Heu mehr? Hey, hey, lass das Vieh, lass die Pferde. Sie sollen mit verbrennen. Die verbrennenden Pferde und meine Hand, die, solange es geht, ihre Haut berührt, um ihren Schauer zu spüren, um zu spüren, wie ihr Blut erschauert und das, was auf ihren Körper überspringt, verheerend, wie Sturmböen. Aber ich gestehe, was brauchen Sie mehr? Sie werden aus mir nichts herausbekommen. Wieso glauben Sie das? Was sollte ich noch sagen? Ich bin jetzt erschöpft. Die Müdigkeit hat mich übermannt, und zwar wegen der Pferde und ihres Erschauerns, das mir nicht durch den Leib gegangen ist. Und ich gestehe, ich heiße Nicolas, mein Leben ist vorbei, ich habe keinen Schritt mehr zu tun, kein Wort mehr zu sagen, außer diesem Geständnis auf das Ohren warten. Und das alles kommt mir ziemlich seltsam vor. Ich halte stand, ganz allein, nichts und niemand und schon gar nicht allein. Nehmen Sie das zur Kenntnis, haben mit meinen Taten von damals und mit jenen Wünschen etwas zu tun. Ich bin allein und ich halte stand. Noch. Lass mich dich küssen. Mehr, ich kann nicht aufhören. Mehr, ich bekomme gar nicht genug. Helene, mein Liebling, meine Helene, meine Schwester. Ich habe kein Wort mehr. Was soll ich noch sagen? Lass mich dich küssen. Gott, bist du schön, so liebenswert. Nicht wahr, Mama, so perfekt. Dieses Kleid, dieser Schmuck, dieser Gesichtsausdruck unter deinem Haar. Ich bin vor dir wie gelähmt. Mein Mädchen, ich liebe dich wie eine Schwester. Lass mich dich küssen. Anna. Helene, du leidest ja. Nicola, nicht wahr? Oh, ich mische mich nicht ein. Ich lasse die Finger davon. Ich dränge mich nicht in eure Seelen. Du weißt es ja selbst. Du weißt, was du tust. Helene, so sanft. Helene, mit gesenktem Blick, meine Helene. So eigen. Mama, Mama, ist das nicht so? Oh, wie funkelt das Auge unter den Wimpern hervor. Ich küsse dich. Es ist heraus. Diesmal bist du meine Schwester. Anna! Helene, oh, so angespannt. Entbehrst du etwas? Musst du etwa darben? Darben? Ist es möglich, meine Helene enttäuscht? Mama, hörst du das? Leidest du, mein Liebling? Leidest du? Ich küsse dich. Ich küsse dich. Ich küsse dich. Nimm es, Anna. Nein, nein, nein, unmöglich. Nein, nein, nein, tausendmal nein. Versteck das Geld. Steck es wieder in die Tasche. Vergrabe es in deinen Kleidern. Es macht dich nicht schön. Es hat hier nichts zu suchen. Mama, schau weg. Es stört das Bild. Versteck's, versteck's, versteck's. Anna. Kein Wort mehr darüber. Anna. Was ist? Schau, auf dem Weg. Kennst du ihn? Er heißt Stevan. Stevan? Kennst du ihn? Schau, schau, hast du ihn gesehen? Kein Wort darüber. Ich liebe ihn nicht. Darum geht es nicht. Vielleicht habe ich Angst. Angst? Mama, hörst du? Helene hat Angst. Hast du keine Angst, Anna? Dieses unheimliche Gesicht. Sonderbar. Schön, nicht wahr? Anormal, das sicher. Aber schön, nicht wahr? Die Ohren zum Beispiel. Er ist nicht von hier. Er hat abstehende Ohren und eine Stirn, die unter den Haaren verschwindet, als ob man nicht sehen sollte, dass es ihn gar nicht gibt. Er ist nicht von hier, damit hast du recht. Er ist nicht von jetzt. Das Gesicht in zwei Hälften geteilt, zwischen den Augen, über Nase und Mund. Die eine Seite ist anders als die andere. Jede Seite so, als gehörte sie nicht zur anderen. Ja, du hast recht, er ist nicht von hier. Sein Gesicht kommt von irgendwoher vor langer Zeit. Es lässt sich mit keinem von hier zusammenbringen. Aber Helene, lass uns sprechen. Willst du nicht mehr weg? Wer sagt das? Dann nimm es. Nein, nein, unmöglich. Nein, nein, nein, nein, tausendmal nein. Anna. Nein, Helene, nein. Deswegen hast du mich hereingelassen. Gut, gib her. Noch einmal küsse ich dich. Küsse mich. Liebst du mich? Sag die Wahrheit. Ich spüre es, dass du mich liebst. Ich spüre, dass du mich liebenswert findest. Ich spüre, dass ich auch liebenswert bin. bin. Mama, ist es nicht so? Mama! Ich fühle mich wie ein Strauch im Wind. Manchmal geneigt, manchmal aufrecht. Ganz durcheinander. Aber immer gut verwurzelt. Sag doch! Wie ein schweres Büschel Heidekraut, das auf der einen, dann auf der anderen Seite liegt, schwankt, sich wieder duckt und sich stets wieder aufrichtet. Nicht wahr, Mama? Helene! Schon, Helene? Helene, gehst du? Du verlässt deine Schwester, du lässt sie im Stich. Jetzt gleich, so bald? Oh, Kleine, wie sehr wir uns lieben. Küss mich, leb wohl. Küss mich und komm wieder, komm auf jeden Fall wieder. Ich warte auf dich. Sprichst du mit mir? Nein, nein, ich bitte dich, sei still. Sprich nicht, genug. Was hast du noch zu sagen? Was hast du, ohne etwas zu verstehen, immer noch daherzureden? Die Felder, die armen Felder. Der Himmel ist violett, fast schwarz. Und ohne Zweifel werden heute Nacht die Felder leiden. Sei still, das interessiert mich nicht. Sei still oder geh. Sprichst du mit mir, Anna? Genug. Immer dieses Gebrabbel, selbst in der Stille. Wie laut du atmest. Genug. Der Wind verbindet sich mit dem Nebel. Hier kommt er. Da braust er heran. Er hat sicher die Kraft, die Sträucher auszureißen und die Pflanzen zu entwurzeln. Knauserig. Kleines Gesicht mit angestrengtem Blick. Kleine, rege Hände. Ruhig. Kleines, geiziges Leben, das nicht zu viel ausgibt und nicht zu wenig. Sobald ich hier bin, fühle ich mich versauern, ich fühle mich älter. Du leerst mein Leben aus, indem du nichts tust, nur indem du da bist, so knauserig da sitzt, machst du mich tot, mürbe und matt. Sprichst du mit mir? Lauter, mein Liebling, denn ich höre nicht. Ah, sie soll mich jetzt nicht anschauen, dass sie mich nur nicht anschaut. Sie soll sich nicht in mir spiegeln. Sie soll mir nicht antworten, sie soll den Blick nicht senken, sie soll gehen. Sie soll sich nicht in mir spiegeln, wie in dem Wasser eines Sees. Man muss abwarten. Einfach still in seiner Ecke abwarten, bis es vorbeigeht. Und es wird vorbeigehen, ganz sicher. Der Wind wird weg sein, der Himmel von nichts mehr verborgen. Wenn sie nicht geht, bringe ich sie um. Wenn sie näher kommt, bringe ich sie um. Hast du mit mir gesprochen? Beruhige dich, Anna, mein Liebling. Es geht nur der Wind. Er weht kräftig über die Heide. Habe keine Angst. Sprich nicht mehr. Warten wir einfach ab, warten wir ab. Doch, der Wind. Lang war es still, jetzt regt er sich wieder. Ist da jemand? Vielleicht Stevan? Was kann er von mir wollen? Warum gerade ich? Was hätte er mir zu sagen? Aber was habe ich zu befürchten? Herein! Bitte, herein! Helene, bist du es, meine Liebe? Aber vielleicht sieht es so aus, als sei ich nicht da. Vielleicht ist vom Weg aus das Licht nicht zu sehen. Die Vorhänge, ich muss die Vorhänge aufmachen. Ah, es ist der Gewitterwind, der Sturmwind. Es ist der Wind vom Meer, von Norden. Von der Kälte und vom Wasser. Anna. Ein anderer Blick. Andere Augen, andere Haare. Ein anderer Mund. Ein anderes Denken. Mit langsamem und sicherem Gang. Und ich könnte lächeln wie eine Königin. Die Hand sinken lassen, ohne Erschütterung. Und der ganze Körper, wie auf Wassers Grund. Verschmolzen mit allem, was ihn umgibt. Königin. Aber ich erwache. Ich beginne. Ich tue mein Werk. Ich sehe schon nicht mehr fern einen Morgen reich. Zumindest das ohne Traum. Erst jetzt bin ich erwacht. Mit dem Sturm, mit dem Luftzug dringt schon ein schwarzer Hauch herein. Man komme! Man sperre mich ein! Man tue mir Gewalt! Man befreie mich! Hat denn niemand Mitleid mit mir? Habt ihr nicht Mitleid mit einer Königin? Keine Blick für mich! Eine Aufmerksamkeit! Keine Hoffnung da draußen! Simba! Dieser Wind, das Wasser, der Norden, die schwarze Luft, dieses wirre Hin und Her macht mich benommen. Abend. Elaine. Ich kenne sie nicht. Guten Abend. Ich nenne sie Elaine, nicht wahr? Ich erkenne sie nicht. Die Nacht ist so finster. Wir riskieren nichts. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Wir riskieren nichts. Sie können mir antworten. Ich liebe Sie nicht. Dann adieu, Elaine. Adieu, adieu. Sie sind so ganz allein. Es ist spät. Und wir sind viele. Warum halten Sie an? Steigen Sie doch auf. Steigen Sie auf. Haben Sie keine Angst. Steigen Sie auf. Ja, ja. Was wollen Sie von mir? Sie könnten ausgeraubt werden. Sie könnten vergewaltigt werden. Mit welchem Recht sagen Sie mir das? Sie sind hübsch. Sie sind reich. Sie sind die Frau von Nicolas. Sie sind reich und hübsch. Warum sprechen Sie mich an? Na, wir sind nett. Es ist spät. Sie sind, was Sie sind, aber wir sind nett. Wir fahren. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Soll ich Sie irgendwo hinfahren? Nein, ich gehe zu Fuß. Adieu. Wissen Sie, ich bin alt und anständig. Sie haben nichts zu befürchten. Ich liebe Sie nicht. Dann sagen Sie mir, warum verabscheuen Sie mich? Ich verabscheue Sie auch nicht. Worauf warten Sie dann, um liebenswürdig zu sein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Worauf warten Sie dann noch? Um sich nicht dagegen zu sträuben, zu reden, aufzusteigen auf meinen Wagen, wenn ich es Ihnen vorschlage. Ich gehe zu Fuß. Lassen Sie mich gehen. Also gut. Adieu, Elaine. Adieu. Adieu. Weil es Nacht ist, weil Sie nicht weit weg von mir sind, weil der Mond hell scheint und uns verraten würde. Warum haben Sie mir aufgelauert? Weil ich niemanden kenne, weil ich Sie sofort angeschaut habe, weil ich nie sehr lange alleine bleibe. Warum gerade Anna? Weil ich Sie liebe und ich spüre, dass es in Ihnen etwas gibt, was mit mir verbunden ist, etwas, was gut zu mir passt. Stefan, warum küssen Sie mich? Weil der Mond Sie weder hässlich noch geheimnisvoll macht und noch weniger fern und weil er bei mir Geist und Lippen in Aufruhr bringt und weil ich dagegen nicht ankomme. Lassen Sie mich Sie lieben. Was bitten Sie mir? Ich kann Ihnen alle Geschenke machen, alle Versprechen, mehr als Sie sich je wünschen können. Gut, gehen wir weg von hier. Ja, ich nehme Sie mit. Sie werden glücklich sein. Denn ich kenne ein reiches, fernes Nebelland, in dem Sie alles vergessen und sich verlieren können, in dem Sie keinen Platz mehr haben für den Traum. Was besitzen Sie? Ich kann alles erreichen, ich kann alles bekommen, was Sie sich wünschen. Stehen Sie, ja. Zerstören Sie. Ich kann es. Töten Sie, LN. Ich kann es. Lassen Sie sich küssen. Hören Sie. Lassen Sie für eine Sekunde meine Lippen. Sie können mich verstehen. Ein ganzes Leben schräg, als wollte man sich dem Wind von der Seite entgegenstellen. Und er gleitet über einen hinweg, ohne einem ins Gesicht zu peitschen. Als sei es nur für eine Zeit, weil der Wind jetzt so steht und weil ich ihn jetzt nicht ins Gesicht bekommen will. Aber am Ende wird er doch die Richtung ändern oder weniger schneidend sein. Und dann kann man ihn sich gerade ins Gesicht wehen lassen. Aber er ändert die Richtung nie. Und das Gesicht erträgt ihn immer schwerer und weicht ihm aus, dreht ihm die Seite zu. Und das ganze Leben geht man so schräg. Man bleibt stehen mit halbgeschlossenen Augen und man geht weiter, wie zuvor. Wie viel Zeit habe ich damit vertan, Sie nicht zu lieben? Holen wir Sie nach, holen wir Sie nach. Sind Sie denn so sicher, dass Sie sie nicht vergeuden? Und Sie sind sich sehr sicher, dass Sie sie nachholen können? Begreifen Sie mich, Stimmung. Ich würde mir die Augen ausstechen, hören Sie. Ich schwöre, lieber würde ich mir die Augen ausstechen, als noch einmal den Tag über dem Feld anbrechen zu sehen, ohne sicher zu sein, dass mein Leben nicht so sein wird wie vorher, wie das der anderen. Ohne sicher zu sein, dass so etwas wie der Mond, der jetzt über uns steht, es verwandeln wird. Die Gewissheit, nicht auf das Ende warten zu müssen. Begreifen Sie irgendwas. Gleichgültig, was mag geschehen, und Anna wird sich verwandeln. Sie will es. Vielleicht so etwas wie Sie. Oh, aber ach. Was sagen Sie? Also gut, nehmen Sie diesmal meine Lippen. Warum lachen Sie? Weil ich nicht verrückt bin. Ich sehe trotz der Dunkelheit Ihr Lächeln. Sie haben nicht geglaubt, ich könne Sie an Ihren Lippen, an Ihren Augen erraten, an Ihrem Herzen und an Ihren Adern, die hier, hier gerade noch langsam, ganz langsam pochen spüren. Ja. Ich werde stehlen. Ich werde zerstören. Ich werde töten. Der Mond macht Sie leichtfertig. Verlieren wir keine Zeit, sprechen wir leise. Stefan, küssen Sie mich? Lieben Sie mich, oder was? Mehr als den Mond. Mehr als alles, mehr als alles. Es langweilt mich, denn für mich ist es schon zu Ende. Mein Mund ist schon trocken und obwohl meine Hände zittern, tun sie nur das, was ich sie tun lassen will. Es langweilt mich, dass diese Frau sich so an mich presst und dabei etwas anderes im Sinn hat und dass ich so tun muss, als ginge ich darauf ein, damit sie nicht geht, weil man eine Sache, die man angefangen hat, auch zu Ende bringen muss. Aber ganz entschieden langweilt es mich. Ich denke an eine Menge Dinge, als hätte ich zum Denken nicht genügend Zeit nebenher. Aber nebenher denke ich nie, nur hier, jetzt, als ob mein Geist sich plötzlich klar machte, dass er sich langweilt und sich entschlösse, seine Sachen in Ordnung zu bringen. Ich muss ihn zurechtweisen, ihm sagen, meine Hände müssen das und das auch noch, sonst sei vernünftig, kommt die Sache nicht von allein. Aber er scheint es plötzlich vulgär zu finden, rümpft die Nase, will von etwas anderem reden, will zum Thema kommen, als wäre er überhaupt nicht hineinverwickelt in das, was ich jetzt tue, als wäre er bis jetzt gar nicht da gewesen. Es langweilt mich, aber letztlich ist es unumgänglich und eindeutig nützlich. Es erlaubt mir, ein wenig Klarheit zu schaffen, es erlaubt mir, Pläne zu schmieden, Bilanz zu ziehen, mir einen Aktionsplan zurechtzulegen, der bis zum nächsten Mal vorhält. Aber dabei diese Frau nicht vergessen und alles gewissenhaft tun, die beiden Dinge zu gleicher Zeit, keins von beiden zu sehr. Und danach fängt das Leben wieder an. Bewegung, Aktion, alle meine Kräfte. Ich fühle schon, wie sie zurückkehren. Hören Sie meinen Namen, hören Sie den Namen Anna. Ich bin sicher, ich weiß, Sie werden ihn vergessen. Ich bin sicher, Sie haben ihn schon fast vergessen, aber das macht nichts. Er ist an Ihren Ohren vorübergeweht wie der reglose Lufthauch vor einem Gewitter. Eines Tages werden Sie ihn wiedererkennen. Ich bin diejenige, die unter so vielen Dingen begraben liegt, so fern tief vom Boden verborgen ist, dass es so ist, als gäbe es mich nicht. Doch es gibt mich sehr wohl. Und das leichte Säuseln, das so tut, als hätten alle Winde sich gelegt, sagt den Sinnen, die keine Frage stellen, nichts über das heraufziehende Gewitter. Ich bin Anna. Hören Sie, nehmen Sie in diesen Namen, wie er auf Ihre Ohren trifft, vergraben Sie ihn in der Tiefe, in die Ihre Ohren münden. Halten Sie ihn drunten in der Dunkelheit, in die er versunken ist, mit Ihrem ganzen Gewicht. Eines Tages bricht er von neuem hervor. Denn ich bin diejenige, die Sie noch nicht kennen, die aber die Zügel ihres Hasses und ihrer Wünsche führen kann und jenes Quantums Leidenschaft, über das sie irgendwo verfügen. Und all das ist bereit, auf einen einzigen Namen zu reagieren. Lassen Sie Anna auf dem Grund ihrer Vergessenheit. Lassen Sie sie wie in einem Sumpf untergehen, in Vergessenheit und Unbekanntheit. Sie allein wird sich erinnern. Ich gehöre zum Schlage der Namen, die plötzlich irgendwo sprießen, die selbst noch von Zweigen sprießen und von Zweigen, die an Zweigen hängen, der Namen, die bald ein großes Stück Erde bedecken. Sagen Sie nicht nein, Madame. Sagen Sie nicht nein zu mir. Wer sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Was wollen Sie von mir? Diesmal habe ich Sie ganz für mich in einer richtigen Nacht. Stefan. Nicht wahr? Sie lieben mich. Ja, das genügt. Ich weiß es. Ich sehe Sie Ihren Augen an. Ach, Helene, lassen Sie sich umarmen. Ich bin da. Sie sind da. Sie lieben mich. Sie lieben mich. Sie sind dazu geschaffen. Kein Wort. Ich habe verstanden. Ich verstehe nicht. Helene, lassen Sie mich machen. Sie haben zu viel Kraft. Ich habe Seele. Aber ich habe keine. Sie wollen also nicht. Stefan, adieu. Helene! Ich habe Sie nicht gekannt. Adieu. Warten Sie, verzeihen Sie, vergessen Sie es. Ich fange von vorne an. Vergessen Sie alles. Ich fange ganz von vorne an. Hören Sie diesmal zu. Stefan. Rühren Sie sich nicht. Haben Sie keine Angst. Ich bin es nicht mehr. Es ist nicht mehr der von eben, der Sie darum bittet. Ich rühre Sie nicht an. Lassen Sie mich nur näher kommen. Lassen Sie mich bei Ihnen sein, um die Wärme zu spüren. Ich rühre Sie nicht an. Nur die Wärme, die um Sie ist, dann gehe ich. Rühren Sie sich jetzt nicht. Den, der mit Ihnen gesprochen hat, können Sie nicht wiedererkennen. Sie können ihn nicht mehr verwechseln. Ich verlange nichts. Lieben Sie mich. Es gibt mich nicht. Ich will nur einen Augenblick da sein und Sie werden meine Anwesenheit nicht spüren. Lassen Sie mich hier zurück. Vergessen Sie mich. Lassen Sie die Nacht mich und Sie unsichtbar und reglos für eine Minute bedecken. Für mich ist also alles zu Ende. Warum gehen Sie? Wohin gehen Sie? Ich weiß nicht, ich begreife es nicht. Adieu, adieu. Warten Sie, rühren Sie sich nicht, noch nicht, und schauen Sie mich an. Gefalle ich Ihnen nicht? Na gut, dann sagen Sie mir, dass ich Ihnen nicht gefalle. Sagen Sie mir, was Ihnen an mir nicht gefällt. Schauen Sie mich an, bin ich nicht schön? Nun, antworten Sie, bin ich hier nicht der Beste am Platz? Sagen Sie, dass ich nicht der Beste am Platz bin. Sagen Sie, dass Sie jemand Besseren gesehen haben. Jedenfalls kennen Sie mich nicht. Sie tun so, als sehen Sie mich nicht einmal, aber Sie wissen nicht, wer ich bin und was ich kann. Und Sie werden es bereuen. Ich schwöre Ihnen, Sie werden es bereuen. Ich bin also nicht schön, ja? Ich interessiere Sie also nicht. Zeigen Sie mir jemanden hier, den Sie besser finden. Führen Sie ihn mir vor. Wo, was für ein Mann? Wo ist der Mann, der Ihnen gefällt? Wo ist ein Mann, der Ihnen Genüge tut und der es wagt, es jetzt mit mir aufzunehmen? Zeigen Sie ihn. Nennen Sie ihn. Ich warte. Aber nichts. Keiner. Sie haben nichts und niemanden. Und das macht Sie verrückt. Und das lässt Sie nicht schlafen. Und das steht ja in der Fresse geschrieben. Ich sehe es. Ich sehe es. Sie werden es bereuen. Sie werden auf die Knie gehen. Auf den Knien werden sie weinen. Du bist schön, du bist mehr als sie alle. Du bist alles für mich. Aber ich vergesse nicht. Ich vergesse nie etwas. Und sie werden es bereuen. Ich verstehe nicht. Aber ich... Das ist es nicht. Was dann? Sie haben zu viel Kraft, Stevan, und ich habe nichts. Gehen Sie. Ich habe keine Seele. Verschwinden Sie. Adieu. Adieu. Gehen Sie. Wir sehen uns wieder. Die Geschichte, an die ich denke, geht so. Eine kleine Königin herrschte in einem kleinen Schloss eines winzigen kleinen Königreichs. Nie hatte sie sich etwas gewünscht und alles hatte sie geschenkt bekommen. Eines Tages erblickte sie durch ihr schmales Fenster drunten einen Ritter, dessen Gesichtszüge und dessen Kleider nicht deutlich zu erkennen waren. Sie stürzte los, sprang die große Treppe hinunter, rannte über die Gänge, durch die Tore und über die Brücke, erreichte völlig zitternd und mit klebenden Haaren das Pferd, griff in die Zügel, hielt es an und ohne zu dem Ritter aufzuschauen, forderte sie, er habe auf der Stelle, um ihre Hand anzuhalten. Er war ein armer Mann, den sie nie gesehen hatte, ohne einen roten Heller, ohne Talent, viel zu ungeschickt, um einen Krieger abzugeben. Lange, lange überlegte er hin und her, während sie heftiger zitterte und ihn schüttelte. Und das Pferd wurde ungeduldig unter den Fingernägeln, die sie ihm in den Hals bohrte. Nichts konnte dem widerstehen. Dieser Leidenschaft war nichts entgegenzusetzen. Trotz aller Einwände wurden sie einander vermählt. Er übernahm den Titel, nicht die Macht des Königs. Und sie richteten sich ein. Vom vielen Lieben magerten beide ab. Sie wurde schmaler als ein Knochen. Er bekam eine angenehme Figur, denn er war dicklich gewesen. Als er einen Liebhaber nahm, wurde das akzeptiert, denn sie war nicht mehr jung und er nahm wieder zu. Sie wählte ihn, ohne zu zittern, schaute ihn vorher genau an und war sicher und entschieden. Er war ein Schauspieler, der im Schloss blieb und im Bett der Königin den Platz des Königs einnahm. Der König schlug ihn, wenn er ihn auf den Höfen und Gängen antraf, und der andere lachte darüber, wenn die Nacht gekommen war. Eines Tages kam dieser König ohne Thron und ohne Frau zitternd zum Nachbarkönig, und er legte ihm dar, wenn man den Liebhaber nicht umbrächte, werde das Vermögen des Königreichs in seinem Bauch verschwinden. Er hatte in der Tat einen sehr großen Appetit. Wenn sie beide aber eine Verschwörung ausheckten, werde man ihn beseitigen, man werde die Königin demütigen und man werde ihre Ländereien unter sich teilen. Man erwog Gift und entschied sich für den Dolch. Eines Abends, als der König, die Königin und der Liebhaber aßen, stürzte maskiert der Nachbar in den Raum. Der Liebhaber bekreuzigte sich, die Königin schrie laut auf, der König hielt ihr die Hände fest. Der Nachbar zückte seinen Dolch, der Liebhaber wandte sich flehend an die Königin stieß Drohungen gegen den König aus, der König ließ sie nicht los. Der Nachbar tötete den Liebhaber. Die Königin beschuldigte den König. Der König leugnete, bedauerte die Königin und ließ ihre Hände los. Dann entfloh der Nachbar und der Liebhaber war tot. Die kleine, magere, gedemütigte Frau wandte sich zu ihrem schamerfüllten Gatten und schwor, sie werde sich nicht mehr langweilen als kleine Königin in einem kleinen Schloss eines winzig kleinen Königreichs. Hinfort, flüsterte sie, habe sie keine Ruhe mehr, solange der letzte Blick, die letzten verzerrten Züge und jener Dolch, die sie heute Abend auf dem Gesicht und im Bauch ihres Liebhabers sah, nicht in den Augen, um den Mund und in dem Herzen ihres Gatten säßen. Dann gingen beide eng umschlungen zu Bett. Ich weiß es, Devon. Ich sehe es deinen Händen an. Sie sind weiß und ich rieche, es kommt dir zum Hals heraus. Du hast getrunken, nicht wahr? Oder was sonst war's? Aber du hast bestimmt seit 3 Tagen nichts gegessen und du bist voller Luft. Bist du voller Luft oder was? Antworte was. Du hast getrunken, du hast nichts gegessen, etwas anderes nehme ich dir nicht ab. Du bist betrunken, hast Drogen genommen, bist verwundet. Vielleicht verwundet, ein Schuss, ein Messerstich, ein Faustschlag. Und du verlierst Blut. Wo, zeig es mir, damit ich es stille, solange noch Zeit ist, damit ich dich auf allen Seiten abbinde. Was sonst, wenn du kein Blut verlierst, was sonst? Antworte. Andere Gründe nennen sie mir welche, wo, welche anderen Gründe? Ah, ich gebe dir einen Kuss für diese anderen Gründe, wenn sie irgendwie Gewicht haben. Wir hätten nicht hierher kommen dürfen. Angst? Schnauze. Angst, ich sehe es. Oder etwas in der Art. Hast du vergessen, wo wir sind? Hast du vergessen, wer wir sind? Aber schau, schau dich um und du fühlst dich gleich besser. Wir sind hinabgekommen, erinnerst du dich? Und gleichzeitig ist alles abgekühlt. Nur wir nicht. Vergiss das nicht. Die Felder haben sich entblößt, die Häuser haben sich geöffnet, die Bewohner haben sich ausgebreitet, die Augen und die Bäuche sich geweitet. Alles hat sich geöffnet, geöffnet, geöffnet. Und du, ich, wir Brüder, wir sind fest, hart und gefroren geblieben und können hineinstoßen wie Eisen in Fett. Angst. Du glänzt zwischen ihnen wie ein Dolch in einer Pfütze. Und du, Stevan, du zitterst jetzt unter den Hühnern. Hör mir zu, das ist es nicht. Ich werde nicht dulden, dass man mir entwischt. Ich ertrage es nicht, dass man mir durch die Finger schlüpft. Elaine, das spüre ich, ist wie die anderen, schlimmer als die anderen. Sei still, hör zu. Wenn sie will, können sie entwischen, verstehst du? Ich könnte nichts machen. Ich bin wieder ein Nichts, wenn sie es will. Stell Forderung, greif zu, hau zu, schlag zu, bis du nichts mehr zwischen den Fingern hast. Mach die Augen zu, mach die Augen zu, ich zeig's dir. Welche Macht habe ich jetzt noch über dich, wenn du nicht willst? Wenn ich dir jetzt in die Fresse schlage und du willst nicht, dass ich dir das getan habe, dann brauchst du nur die Augen zuzulassen und nachher machst du sie wieder auf. Und dann kannst du sagen, ich war es gar nicht, der dir in die Fresse geschlagen hat. Du kannst mich so anschauen wie vorher und ich kann so tun, als hätte ich gar nichts gemacht. Aber man muss eine Frau sein, um so etwas fertig zu bringen. Elaine. Elaine ist eine. Glaub mir, Bruder, glaub mir. Wenn ich eine Frau in den Armen halte, dann möchte ich, dass mir am ganzen Körper und an jedem Finger etwas sprießt. Dass mir überall etwas wächst, dass ich in die Ohren, die Augen, den Mund, die Nase, in alle Löcher dringt, durch die Seele entschlüpft, um endlich etwas Ganzes unter mir zu haben. Etwas, das sich nicht ausleert, wann sie will, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Und warum entscheidet sie, wie ich sein werde, was ich tun werde und was sie auch will? Ich muss gehorchen. Gehorchen, verstehst du? Das Feuer allein wird unser Hab und Gut verbrennen. In dieser Nacht, in der ich entwurzelt bin, wieder angetan mit reiner Schönheit. Elaine, kannst du dich nicht mehr von mir abwenden? Der Boden wird das versteckte Gold freilegen. Ich mache mich auf die Suche. Ich durchwühle die Erde dort, wo es vergraben ist. Dann überantworte ich unseren Besitz der verschwenderischen Luft. Und ich zeige mich dir nackt, sodass du mich nicht mehr zurückweisen kannst. Elaine, wenn es tagt, müssen wir uns lieben. Wollen Sie aufsteigen? Ja, warum nicht? Wir nehmen Sie mit. Ja, danke, danke. Haben Sie nachts keine Angst auf diesen Wegen? Angst? Und vor wem? Können Sie wissen? Der Zufall? Ich glaube nicht daran. Ich glaube an etwas anderes, Größeres. Was ist das für ein Geräusch? Wie ein knirschendes Rad? Es sind die Pferde. Sie schnauben vor Kälte. Sie sind unruhig, das sieht man. Sie setzen so viel aufs Spiel. Wie könnten Sie da ruhig sein? Sie sind bedroht. Bedroht, das müssen Sie spüren. Von vielen bedroht, vom Schlimmsten. Es ist riskant für Sie, riskant. Man könnte Sie umbringen. Genau, umbringen. Seien Sie nicht unvorsichtig. Seien Sie auf der Hut, seien Sie auf der Hut. Gehen Sie nicht so allein spazieren. Ohne Schutz. Allem ausgeliefert. Der Gefahr, dass man Sie umbringt. Seien Sie vorsichtig, seien Sie vorsichtig. Sie können also den Weg ausmachen, obwohl es Nacht ist? Ich sehe gar nichts. Die Pferde sehen, täuschen sich nie. Wissen Sie, alter Mann? Er ist nicht alt. Was sagst du da? Kaum 40. Wie alt sind denn wir? Wissen Sie, kranker Mann, dass Sie unheilbar sind? Krank? Woran siehst du das? Ist er nicht mollig? Hat er nicht volle Lippen und schöne, klare Augen? Sieh deine Augen an. Was sagst du? Sieh deine eigenen Augen an. Gelb und rot gesprengt. Unheilbar, so lautet das Urteil. Und man sieht das Mal, das dich zerfrisst. Und du bist krank, Kraft dieses Urteils. Ich würde sie ja anschauen, aber ich weiß, dass sie nichts verstehen. Dass sie nichts riechen. Dass sie nicht riechen, dass aus ihnen Ausdünstungen strömen über ihren Köpfen wie etwas Unbenutztes, Träges, das über ihren Körpern schwebt, selbst wenn sie schlafen. Ich sehe Finger, die sich rühren, die arbeiten, Ströme lenken, Kanäle ziehen, Verbindungen legen, groß auf das alles einen Plan zeichnen. Ich sehe einen Plan und sie riechen nichts. Wie? Sie wundern sich? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Begreifen Sie nicht. Wir können nichts sagen. Wir nennen keinen Namen. Alle wollen es wissen. Wissen. Genau das. Begreifen Sie nicht? Alle sind nicht zufrieden. Alle mögen es Sie nicht. Sie mögen es nicht, nicht zu wissen. Es genau wissen, das ist es, was alle wollen. Ohne das können Sie sie nicht bei der Stange halten. Sie können sie nicht halten, wenn Sie nicht alles sagen. Alles sagen, das steht jetzt an. Sie können sie nicht im Unwissen lassen. So viel Gerüchte kursieren. So viele Dinge erzählt man sich. Wie soll man daraus schlau werden? Wie sollen Sie sich damit abfinden, es nicht zu wissen? Alle wollen es unbedingt wissen. Unbedingt. Fahren Sie weit? Nein, ja, nein. Es kommt ganz darauf an, wo Sie selbst hinwollen. Die Pferde sind kräftig, nicht wahr? Ja. Wer sind Sie, Monsieur? Wer glauben Sie, sind wir? Er wird dir nicht sagen. Womit verschwendest du deine Zeit? Welches ist Ihr Ziel, Monsieur? Und welches ist unser Anteil an diesem Ziel? Und kümmert es Sie, ob wir es akzeptieren oder nicht? Du verschwendest deine Zeit. Warum meinst du, er denkt an das, was wir denken? Warum meinst du, ihm sei daran gelegen, mit uns zu tun Wenn zu Sie haben? Den Blick senken, Monsieur, dann schauen wir Sie an. Ich muss absteigen. Sollen wir Sie nicht noch ein Stück mitnehmen? Nein, ich habe es nicht mehr weit. Danke, danke. Warum bin ich heute Nacht so glücklich? Ich sehe Sie nicht. Ich bin aber sehr wohl da. Was wollen Sie von mir? Ich will viel von Ihnen. Haben Sie vielleicht getrunken? Schon recht guten Abend. Ich habe nicht getrunken. Sehr gut, was für ein Glück. Ich gehe weiter, guten Abend. Ich will Geld. Ah, sonst noch was? Jetzt gehe ich weiter. Sie müssen mich anhören, ich weiche nicht von der Stelle, ich brauche Geld. Na und, was kann ich dafür? Was können Sie dafür, guten Abend? Sie wollen es sich also nicht überlegen? Nein. Sie wollen mich nicht anhören? Nein. Ah! Aber glauben Sie nicht, unterstellen Sie nicht, bilden Sie sich nicht ein, ich weiß nicht, aber denken Sie nicht, ich sei hilflos oder so etwas. Wissen Sie, ich kenne Leute, ich weiß Dinge. Kurz, sehen Sie, ich bin nicht allein, ich bin nicht einfach so gekommen, ich gehe nirgendwo einfach so hin. Wie soll ich sagen, verstehen Sie mich? Nein. Lassen Sie es sich gesagt sein, ich bin stark, stärker als Sie glauben, stärker als Sie mich jetzt sehen. Schauen Sie sich an, schauen Sie mich an und Sie werden verstehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie verstehen, ich wünsche Ihnen, dass Ihnen keine Verwechslung unterläuft. Schauen Sie mich an, schauen Sie mich an. Ich schaue Sie an. Verstehen Sie? Es gibt zwei Arten. Ja, ja, ja, ich verstehe. Sie sind nicht zu verwechseln. Einverstanden, einverstanden. Zwei Arten, Sie haben es verstanden. Es gibt diejenigen, so wie Sie, die sich in keinem anderen als sich selbst wiedererkennen, die allein eine Sprache sprechen, allein ein bestimmtes Gesicht haben, diejenigen, die allein eine winzige Rasse bilden, bestehend aus nur einem Individuum, hilflos, ohne Waffen, ohne Geleitschutz. Und es gibt die anderen, diejenigen, die sich erkennen, diejenigen, die etwas haben, das bewirkt, dass sie nie voneinander abgeschnitten werden können, etwas, durch das man sich an Zeichen erkennt, etwas, das bewirkt, dass mein Ruf, wenn ich rufe, nicht auf der Höhe ihres Ohres Halt macht, sondern sich anderswo fortsetzt, weiter weg, an jedem Ort, mit dem ich verbunden bin. Etwas, das sie nicht kennen und das sie sich nicht einmal vorstellen können. Und deswegen werde ich nie allein sein, nie hilflos sein, nirgends, niemals schwach. Kommen Sie her. Treten Sie näher. Noch näher. Diesmal tue ich nur, was Sie sagen. Sie wollten, dass ich Sie anschaue. Stellen Sie sich da hin, an den Platz da. Stellen Sie sich hin, wo noch ein bisschen Mond hinscheint, gut sichtbar. Fürchten Sie nichts von mir, ich rühre Sie nicht an. Ich bin nicht bewaffnet, Sie sind stärker als ich. Ich möchte Sie nur unbedingt anschauen. Zwei Arten. Fast ist es das. Sie sind, darf ich es Ihnen sagen, Sie sind das unvorhergesehene Moment eines Planungsvorhabens. Sie sind der unvermeidlich kleine Wirrwarr eines großen Ganzen. Sie sind, darf ich es wirklich sagen, darf ich Sie so einfach und direkt ansprechen, Sie sind ein Irrtum. Das ist kein Vorwurf, für Sie noch weniger als für irgendwen sonst. Aber Sie sind nun einmal der erste Irrtum, den ich so klar umrissen, so rein sehe, unwiderlegbar. Bleiben Sie, ich schaue nur. Was haben Sie von mir zu befürchten? Ich will es Ihnen gestehen. Alles gerät ins Wanken. Die Welt steht still, selbst der Mond lässt sein Licht nicht mehr scheinen, bleibt plötzlich stehen. Ich rühre sie nicht an. Ich glaube, ich hätte Angst, denn indem ich sie so anschaue, indem ich meinen Blick nicht von ihnen abwenden kann, fühle ich mich zum ersten Mal straucheln. Ich fühle, wie ich am Dasein Gottes zweifle. Das Leben hat sich getäuscht, Gott hat nicht hingesehen und ich rutsche aus. Sie haben mich ins Schleudern gebracht. Welche Macht, welche reglose Kraft. O Finsternis. Hören Sie auf. Guten Abend. Warten Sie. Was haben Sie zu sagen? Bezahlen Sie mich, bezahlen Sie. Was bezahlen? Bezahlen Sie und ich sage Ihnen etwas. Wovon sprechen Sie? Ich verstehe kein Wort. Ich sage es Ihnen, wenn. Ich verstehe kein Wort. Was meinen Sie, wenn, was? Ich mag nicht, wie Sie mit mir sprechen. Ich sage es, wenn Sie wollen. Ich will gar nichts, ich verlange nichts von Ihnen und gebe Ihnen nichts. Selbst wenn Sie nicht wollen, ich kann nicht aufhören. Sagen Sie mir nichts. Ich sage es. Ruhig. Hélène, ich habe Sie gesehen. Ruhig, gehen Sie, verschwinden Sie. Was kann ich dafür, wenn Sie ein Versager sind, wenn Sie ein Gestörter sind? Gehen Sie, verschwinden Sie. Ich werde es nicht vergessen. Was geht mich Ihr Gedächtnis an? Sie werden zahlen, ich schwöre Ihnen, Sie werden zahlen. Ich bin Hélène. Nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Alles ist schon vorbei und vergessen. Aber ich bleibe trotzdem Hélène. Und ich weiß genauso wenig wie Sie, was das ist. Ich wage, da ohnehin alles verloren ist, Ihnen diese Mitteilung zu machen. Sie hören hier so etwas wie das mechanische Klavier im Boudoir, auf magische Weise begabt, mit der nicht endenden Bewegung, die es überhört und verachtet, das immer und immer wieder dasselbe spielt. Da, da, hier ist der gewaltige Akkord. Alles vibriert, ich zittere, der ganze sichtbare Raum gerät in Aufruhr. Es dauert eine Sekunde und schon ist es vorbei, schon ist es vergessen. Gibt es etwas anderes zu verlieren oder zu gewinnen? Es war nur ein Bild, und dennoch bin ich Hélène, eine unbestreitbare Abwesenheit. Ich warte, teilnahmslos in die Mitte einer Bewegung hineingestellt. Vergangene Akkorde, zukünftige Akkorde, Schweigen, Vergessen und Unwissenheit. Hören Sie mich? Es wäre erstaunlich. Ich schaue aus meinem schießschartenförmigen Fenster und ich warte, ohne zu wissen, ob es für mich über meinem Boden zögernd, Wasser und Donner geschwellt, noch eine Wolke gibt, die herbeischwebt. Wie dem auch sei, ich bin noch immer Hélène. Ich weiß nichts und ich warte. Meine Mitteilung geht zu Ende. Haben Sie sie gehört? Ist überhaupt jemand da, sie zu hören? Am Fluss, unter einem Stein, da, wo der Fluss eine Biegung nach Süden macht. Ich liebe sie, Stavon. Das Geld wird da sein, sorgfältig verstaut. Unten die Scheine, alle mit derselben Seite nach oben und darüber die Münzen in kleinen Stangen. Anna, liebt sie, Stavon. Am Fluss, man muss vor der Überschwemmung hin. Das Wasser steigt schon, das Gewitter wird es noch weiter über die Ufer treten lassen. Gehen wir weg von hier. Stavon, kommen Sie. Hélène hat gesagt, sie kommt. Hélène hat gesagt, sie kommt diese Nacht drüben zu dem großen Baum. Gehen Sie nicht hin. Warum? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht. Gehen Sie nicht hin. Ich muss zu dem Baum, bevor der Blitz ihn fällt. Die Wolken haben ihn schon im Visier und krallen sich an ihm fest. Gehen wir weg von hier, sofort. Ich gehe nicht mehr weg. Ich nehme Sie nicht mit. Warum, Stefan? Vergessen Sie nicht, ein Stein an der Biegung. Ich werde Sie nicht mehr sehen. Ich verstehe nichts, Stefan, das verstehe ich nicht. Es muss enden, wie es angefangen hat. Warum? Ich flehe Sie an. Ich weiß nicht. Warum? Ich will nicht, ich will nicht. Adieu. Warum? Warum? Warum? Gut, er hat mich, ohne dass ich ihn hinderte, entleert von allem, was meine Schwere ausmachte. Ungebunden, ungerichtet lasse ich mich seither hierhin und dorthin ziehen, wie eine Nadel im Kraftfeld der Magneten. Ich habe nichts mehr zu tun. Heute Abend sind meine Finger emsig und sie tun ihre Arbeit gut. Ich habe es nicht dahin gebracht, dass meine Schritte nicht jeden Abend in die Fußtapfen des Vortags treten und mich hierher führen. Aber nicht ich bin es, die entscheidet. Ich habe nichts mehr zu tun. Denn meine Finger haben eine Seele und ein Schicksal, die nicht meine Seele und nicht mein Schicksal sind. Nichts bleibt unbemerkt. Man hat mich gesehen. Es gibt keine Nacht an diesem Ort. Der Bauer hat mich gesehen, ich bin mir sicher. Und er ist mir gefolgt. Sinnlos! Sie verschwenden Ihre Zeit und so viel andere dazu, die Ihnen nicht einmal gehört. Nur keine Umstände. Lassen Sie meinetwegen alles an seinem Platz. Lauert er draußen? Hat er Angst? Bestimmt hat er Angst. Ist er noch da? Oder ist er weggelaufen, um Anzeige zu erstatten? Aber weiß er es überhaupt? Zwischen meinen Fingern ruht eine unbekannte Kraft, ein zusammengezogenes Heer, ein Soldat aus Eisen und Pulver, der schweigt und entscheidet. Eine Schattenwaffe im Schatten, die heimlich eindringt in die Nacht und in das feste Fleisch, um lichtlos, aber sicher ihr Werk zu verrichten. Krieger, schläfst du noch oder berechnest du in deinen Tiefen deine Kraft? Ah, ich will gerne Sklave sein, wenn nur mein Herr so wie dieser, ohne Thron, ohne Körper und ohne Schwere ist wie ich. Gern will ich diesem reglosen und schweigenden Gatten Gemahlin sein. Gern unterwerfe ich mich dem schweren Arsen, so kostbar wie Schnee. Ah, es speit Flammen. Es bleibt schweigsam und hält mich gepackt. Es hat das Schweigen ausgefüllt mit seinem eigenen Schweigen. Es hat diese auf ewig brennende Kammer geschaffen. Es verbrennt mich. Nein, ich werde nicht schlafen. Jetzt werde ich nicht mehr schlafen. Seit jeher kein Schlaf. Kein Schlaf bis zum Schlaf dieses Giftes. Es hält die Stränge meines Hirns und meiner Wimpern. Und solange es sie nicht losgelassen hat, hänge ich an ihm fest wie ein Nagel. Du bist mein, du Stoff der Erstarrung. Du liegst in meinen Fingern und die Stunde deines Werkes ist gekommen. Polizei, sorgt euch nicht. Ich kümmere mich um alles. Die Stunde ist gekommen, schon spannen sich die Kräfte an. Polizei, nur kein Aufhebens. Ich kümmere mich schon um mich. Alles ist entschieden und ich weiß noch nichts. Wen verurteilen? Auf wen euren Ansturm richten? Polizei, rührt euch nicht, bewegt nichts von seinem Platz. Hier ist nichts für euch zu holen. Die Lähmung wirkt bereits. Nicola, es ist heraus. Nicola, es ist heraus und ich bin es nicht. Nicola, die Stunde ist gekommen. Nur noch das ist zwischen dir und mir. Nicola, ich bleibe starr und halte die Augen weit offen. Ohne Schlaf schaue ich. Stefan, Stefan, Stefan. Meine Augen sind nicht groß genug und doch möchte ich nicht deinen einzigen Teil übersehen. Solange mein Mund bereitwillig offen steht und meine Brust bereitwillig atmet, werde ich dich anschauen. Ich will meinen Gliedern nicht nachgeben, die nicht mehr zusammenhalten, denen das Blut ausgeflossen ist und die wie luftgeschwelltes Papier sind. Solange mein Körper sich noch aufrecht hält, stehe ich aufrecht. Und wenn er sich hinlegt, werde ich im Liegen noch weiterschauen. Mein ganzer Körper hat Angst und zittert vor Angst, doch der Rest zittert vor Ungeduld und vor Liebe zu dem, was ich sehe. Anna, hör nicht mehr auf deine Arme und deine Beine und schau. Ein Strom von Gold hat Stefan umspielt, jedes Haar umhüllt wie eine Hand sanft über das Gesicht, die Schultern und die Armbeugen gestrichen. Ist wie Lippen über den Bauch, die Hüften, die umschlungenen Beine geglitten, die auf ihren Füßen ruhen. Standbild von Stefan, riesenhaft und warm von warmem Gold, ganz warm und weich wie Gold, um Annas Zittern aufzufangen. Stefan, Stefan. Ich sehe deine Augen funkeln. Ich fühle mein Herz, das spielen will. Komm, fang mich. Du strauchelst, du wirst schwer. Fang mich, du fällst. Und mich zieht mein Gewicht schon nicht mehr zur Erde. Fang mich, Stefan, Körper aus Gold. Lach nicht mehr, sprich nicht mehr. Jede Bewegung deines Körpers bringt Gold zum Rollen und Rollen. Ach, halte mich und drücke mich an dich. Der Boden hebt sich, der Haufen wächst, der Berg fällt über uns und bedeckt uns. Ich kann mich nicht mehr rühren. Ich spüre weder mehr meinen Körper noch deinen. Kein Anker mehr. Annas Geist hat sich losgemacht und treibt dahin. Das Gold, das aufgegangen ist wie eine Blume. Das Körper und schwerelose Gold. Die unendliche Seele des Goldes hat uns befreit. Was sollen wir tun, Stefan? Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir können nicht mehr zurück. Wir werden nicht mehr zurückkommen, nicht wahr? Stefan, wir kommen nie mehr zurück. Niemals, niemals. Ich weiß, dass Sie da sind. Sie sind mir gefolgt und ich habe Sie gesehen. Kommen Sie, Sie werden mir helfen, meine Tasche zu tragen. Sie werden mir helfen, damit ich mich nicht verirre in dieser Dunkelheit, in der man nichts sieht. Haben Sie keine Angst. Seien Sie still, das ist alles, was ich will. Ich kann Sie anzeigen. Ja. Ich muss die Polizei rufen. Nein, helfen Sie mir nach Hause. Nein. Helfen Sie mir, dass ich den Weg zu meinem Haus finde, zu Nicola. Ich werde mit Ihnen sprechen, während wir gehen. Nicht wahr? Sie werden mir helfen. Sie können mir helfen. Sie wissen, wo das Geld ist. Sie wissen, wo die Schlüssel sind. Nicola ist krank. Ich will sein Geld nicht. Ich will es nicht. Begreifen Sie? Nur brauche ich sofort Geld. Viel Geld. Nicht für mich. Er wird es nicht merken. Er ist krank. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Sie wissen, wo die Schlüssel sind. Sie können mir helfen. Er stirbt bestimmt. Bald sind Sie allein. Warten Sie. Morgen. Morgen? Nein, nein. Sofort. Ich kann nichts machen. Verlangen Sie nichts von mir. Sprechen Sie nicht mehr mit mir. Ich werde Ihnen nicht mehr zuhören und nicht mehr antworten. Sofort, sofort. Was kümmert mich morgen und alle Morgen danach? Was kümmert mich gestern und alle Tage davor, alle Tage danach? Jetzt ist es anders als immer. Jetzt ist das Gewitter und die Zeit ist stehen geblieben. Solange schon lebe ich in einem trüben Wasser, ohne Strömung, weder ganz tot noch ganz am Leben, wo nichts getan werden muss, wo alles notwendig ist, sich von selbst vollzieht. Und zu jedem Wasser, aus dem ich komme, kehre ich auch zurück. Das Gewitter, hören Sie das Gewitter? Lang war ich traurig mit der Traurigkeit, die von draußen kommt und die einen, wenn sie einen plötzlich gepackt hat, ohne dass man sich sofort darüber klar wurde, nicht mehr loslässt. Und ich weiß, dass ich zu dieser Traurigkeit zurückkehren muss. Was soll ich also mit Nicolas Geld? Was soll ich da mit dem Wasser und in der Traurigkeit? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Sie wissen, wo die Schlüssel sind. Er kann verlangen, das Geld zu sehen. Er ist krank, er wird sterben. Und heute Abend? Sie werden nicht alles nehmen. Wie viel? So viel ich tragen kann. Wie viel? Die Hälfte dessen, was Sie finden. Und ich? Die Hälfte der Hälfte. Ich kann nicht. Morgen. Morgen. Alles, was ich nicht tragen kann, ist für Sie. Morgen. Nein, sofort. Nein. Sie werden mir helfen, nicht wahr? Sagen Sie kein Wort mehr. Wir sind da. Kein Wort mehr. Haben Sie keine Angst. Seien Sie still. Das ist alles, was ich will. Kein Wort mehr. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Ah, oh, mein Gott, Nicolas, Sie sind allein. Wie geht es Ihnen? Ich will Sie versorgen, Sie bedienen. Was wünschen Sie? Wollen Sie einen Kaffee, einen Tee, ein Likör? Hélène, schauen Sie mich an. Ein Likör, nicht wahr? Schauen Sie mich an. Was ist los? Nichts, gar nichts. Sie wissen doch, dass hier nie etwas los ist. Kaffee, Tee? Sie lügen. Ein Likör, Nicolas. Ihr ganzer Körper und Ihre Augen sind wie ein Gewitter und Ihre Stimme sagt etwas anderes. Reden Sie. Nicolas. Sie lügen. Das sagen Sie mir? Ich verabscheue die Lüge. Ja, Sie verabscheuen sie. Wo auch fände sich an Ihnen ein Verschulden? Was könnte ich eines Tages finden, um Sie zu erniedrigen? Was nicht zugleich unerbittlicher mein eigenes Urteil spricht? Nichts, gar nichts. Sie haben mich in der Hand und ich habe nichts. Unschuldig. Und wenn ich meinerseits dich anklagte, würdest du es nicht verstehen. Nie wärst du schuldig. Ich kann dich nicht anklagen, aber heute Abend verurteile ich dich. Heute Abend rühre ich mich nicht von der Stelle. Heute Abend habe ich keine Angst vor Ihnen. Ich habe keine Angst, mich zu irren. Was ist heute Abend los? Nichts, gar nichts. Was ist los? Nicolas, Nicolas. Stevan ist schuldig. Nein, sagen Sie nichts. Ich bin Sie verrückt. Lügen. Ich liebe Sie. Nicolas, Nicolas. Reden Sie. Wollen Sie Tee? Reden Sie. Nein. Sie hassen die Wahrheit. Ja, ich hasse. Ich hasse. Ich hasse. Ich hasse diesen Blick, diesen Argwohn, der in Ihren Augen und auf Ihren Lippen funkeln würde, bei jedem Zögern meiner Zunge, bei jedem Widerspruch meiner Worte. Ich hasse diese beiden Taktschläge, nach denen Sie mit mir tanzen würden. Sie lügen, Hélène. Jetzt sagen Sie die Wahrheit. Ja, ja, das glaube ich. Hélène, meine liebe Hélène, warum werden Sie verlegen? Ich hasse die Gewissheit, über die Sie herrschen und gegen die ich nichts aufzubieten habe. Ich hasse Sie, der Sie sind, was Sie sind und nichts anderes begreifen können. Ja, ich hasse Sie, ich hasse Sie. Tausendmal, ja. Nun, warum bleiben Sie dann? Wer hält Sie zurück? Zwinge ich Sie etwa? Sind Sie nicht frei? Treffen Sie Ihre Entscheidung nicht selbst? Haben Sie nicht selbst entschieden, meine Frau zu werden, es noch immer zu sein? Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Drohungen? Wo ist meine Polizei? Steht hinter Ihnen ein Schergen mit der Waffe in der Hand? Umzingelt die Truppe das Haus? Habe ich auf der Straße Fallen aufgestellt? Ich bin da und rühre mich nicht. Ich schweige. Ich rühre keinen Finger, wenn Sie gehen. Wollen Sie Geld? Hier ist genug. Wollen Sie einen Brief, der Sie reinwäscht? Ein Schriftstück? Ein Schriftstück. Hier ist ein Schriftstück, wenn Sie wollen. Nein, ich habe es nicht gewollt. Ich habe es nicht gewollt. Ich erwarte gar nichts. Was glauben Sie? Ich wollte nicht. Man muss jemanden rufen. Sie dürfen nicht allein bleiben. Das Gewitter regt Sie auf. Aber es wird vorübergehen und alles wird so werden wie vorher. Nicola, reden wir nicht mehr. Warten wir, dass ein bisschen Zeit vergeht. Wir müssen uns beruhigen. Sie müssen versorgt werden. Ich versorge Sie. Ich versorge Sie. Ich bin nicht krank. Nein, natürlich nicht. Wollen Sie einen Tee, einen Kaffee, ein Likör? Was möchten Sie trinken? Ich versorge Sie. Ich bediene Sie. Ich bringe Ihnen alles, was Sie wollen. Hélène! Hier bin ich! Hier bin ich! Komm her, ich warte auf dich! Hélène! Ich warte auf dich! Ich bin schwer und gleich falle ich um! Hélène! Ich bin hier, schwer beladen für dich! Hörst du mich? Wo bist du? Komm her! Komm her! Hélène, was hast du unter den Kleidern? Stevan. Geh. Ich liebe dich. Schau mich an, zeig mir deine Augen. Du bist da nicht schuld. Ich habe es so gewollt. Bleib mir nicht nah. Dreh dich um, nimm die Beine in die Hand. Ich will alles. Ich liebe dich. Warum bist du gekommen? Ich kann nicht. Es ist nicht meine Schuld. Warum hast du alles ausgeschüttet? Es ist die Nacht, das Gewitter. Eben war es der Mond. Es ist all das. Es ist besser so. Hab keine Angst. Zieh deinen Dolch und mach ein Ende. Stevan! Ich liebe dich. Hör zu, folg mir. Ich werde nicht mehr lügen. Ich hüte von jeher ein Geheimnis in mir als eisernen Vorrat. Mein eiserner Vorrat gehört jetzt dir. Dir schenke ich ihn. Folg mir mit geschlossenen Augen und mach sie auf, wenn ich es dir sage. Kommen Sie. Ich führe Sie in ein Land von Frost und von wassergetönten Farben, von denen Sie den Blick nicht mehr losreißen können. In der Morgendämmerung führe ich Sie in eine Stadt. Und ich zeige Ihnen die Schatten im Feuerstrahl. Augen wie der Blitz, blutunterlaufene Augen. Kommen Sie, ich führe Sie zu den Nebeln, die herabsinken, schwer wie die Nacht. Zum Nebel, der die Brücken einhüllt. Zum Nebel, in dem Sie sich verirren und vergessen. Wo denn? Wo denn? Was ist denn passiert? Ich verspreche Ihnen die Sonne, die sich mit der Hand berühren lässt. Ich verspreche Ihnen den Frost, der stumm und starr macht. Ich verspreche Ihnen den leeren, leuchtenden Tod an einem Wasser, schwarz wie der Himmel, an gelben und weißen Palästen. Wer bist du? Wir kennen dich. Dieses Gesicht. Woher kommst du? Schaut euch dieses Gesicht an. Bei wem wohnst du? Dieses Gesicht kenne ich. Wir haben es schon gesehen. Dieses Gesicht kennen wir gut. Aber ich erkenne es wieder, ich bin ganz sicher. Wir erkennen es wieder. Warum hast du das getan? Warum diese Leiche? Warum? Ich habe nichts damit zu tun, auch ihr habt nichts damit zu tun. Nehmt euch in Acht vor dem Gewitter, der Blitz kann einschlagen. Seht ihr nicht den Baum da, wie ein Signal? Ihr habt nichts damit zu tun. Nehmt euch in Acht. Denkt nur an euren Schutz. Kümmert euch nicht um mich. Das Geld! Schaut! Es liegt in Schaut, das Geld! Wem gehört es? Wie viel ist es? Was soll es Wo kommt da? Es her? Hast du es gestohlen? Wie viel hast du gestohlen? Wer hat es verdient? Warum hast du es nicht verdient? Warum hast es du es gestohlen? Da es würde es niemandem gehören. Niemand gehört. Keiner weiß, wie viel es wie ist. Aus einer Tasche Wie einfach so hingeworfen. Wie viel ist es? Das Geld, schaut! Hebt das auf? Gehört es Ihnen? Lassen wir Ihnen das Geld aufheben? Es gehört euch nicht. Mischt euch nicht ein. Es liegt nicht einfach da. Ich hebe es hier auf. Ihr habt hier nichts zu schaffen, nichts zu suchen. Es muss recht geschehen. Es wird recht geschehen. Wer so ist der? Woher kommt er? Es muss recht geschehen. Man darf ihn nicht entkommen lassen. Es muss recht geschehen. Polizei! Polizei! Polizei! Lasst, folgt mir nicht, verfolgt mich nicht. Elaine, ihr habt das Blut vergessen. Ihr habt vergessen, dass Blut fließt. Nehmt euch in Acht, nehmt euch in Acht. Gut, es hieß spielen und jetzt heißt es verlieren. Aber es war trotzdem gut. Na los, sagen Sie mir, was Sie davon halten. Mein Spiel ist aus. Gut. Ich will gerne mal verlieren. Dass es das letzte Mal ist, ändert an der Sache nichts. Es ist ja auch das erste. Aber das soll Ihnen nicht das Recht geben, sich in sich oder in mir zu täuschen. Was haben Sie mit meinem Namen zu schaffen? Stevan oder etwas anderes, das macht jetzt keinen Unterschied. Und worüber möchten Sie mich sprechen hören? Ich bin keine Frau und kein Träumer. Für Sie ist die Sache einfach, nicht wahr? Und ich bin nicht der Erste von der Sorte. Welche Beziehung besteht also zwischen Ihnen und mir, außer einem aufs Geratewohl gefällten Urteil? Hören Sie, ich will gern diesmal der Verlierer gewesen sein, aber machen Sie sich trotzdem klein. Quetschen Sie sich unter den Tisch. Ich schulde Ihnen keine Erklärung. Bestimmt habe ich den Kopf verloren oder nicht genug nachgedacht. Das war's wohl, das war mein Schwachpunkt. Es hatte zu lange gedauert, der Zufall hat kein System. Ich hätte auf der Hut sein müssen. Aber umso besser. Vorsicht, eure Fresse. Wenn sie mich jetzt zu lange anhört, wird sie irre. Gut, sie soll strahlen, strahlen. Am Ende kriegt sie so oder so doch ihre Prügel. Und erst dann sprechen wir uns wieder, alle in einem Boot. Fesselt mich! Polizei! Bindet mich fest! Fesselt mir die Arme, die Beine, den Kopf, alles und zieht die Fesseln zu. Denn ich bin schuld an meinem Bruder. Ich bin der Mörder des Mörders. Ich möchte mehr Opfer sein als das Opfer von Stevan. Blut ist aus der Wunde der Toten geflossen und hat die Felder überschwemmt. Das Blut hat sich seinen Weg mitten durch das Land gegraben. Es reißt die Steine mit sich, entwurzelt die Bäume. Es hat das Mühlrad angetrieben. Es hat Stevan ertränkt. Stevan ist ertrunken. Und jetzt treibt er auf dem Grund, stößt gegen die Kieselsteine und sein Schädel zerschellt an drei. Gut. Stevan ist tot und seine Stücke treiben auf dem Grund umher. Ich bin der Bruder der Stücke. Ich bin schuld. Polizei, prügelt mich, schlagt mich tot, fesselt mich, fesselt mich. So bist du also zurückgekommen. Ich habe es gewusst und du siehst, ich lehne es nicht ab, dich zu sehen. Ich lehne es nicht ab, dich an meiner Seite Platz nehmen zu lassen. Ich habe auch keine Angst. Ich sehe ja an deiner Wärme deines Körpers, dass alles vorbei ist, dass du nicht auf seiner Seite sein konntest, dass er ausgeschaltet ist, dass ich keinen Grund mehr habe, vor dir Angst zu haben. Du gibst mir zu trinken und ich verzeihe dir. Ich nehme aus deinen Händen den Trank, der uns versöhnt. Lege dich neben mich. Trink aus demselben Glas, ich habe dir alles verziehen. Und jetzt, wo die Waffen und die Männer der Nachbarschaft die Gefahr vernichtet haben, kann ich dich lieben, Elaine. Doch du schreist. Ich halte dir die Hand auf den Mund und du wirst an dir selbst ersticken. Ich kann nichts dafür. Ich bin nicht mit im Bunde. Er war ein Dummkopf. Wie hätte man ihn hier ertragen können, wo er uns doch wie ein Sieger betrachtet, wie ein Mörder, wie ein Dieb und Mörder, der uns alles wegnehmen wollte, uns als erstes umbringen und uns vorher unsere Frauen wegnehmen. Mach nicht den Mund auf, sonst würde ich dir den Arm bis zum Ellbogen in den Mund rammen, um dann Schreien nicht zu hören. Sei weiter aus Eis, aus Wachs, aus Glas, kalt, das ist mir gleichgültig, aber schlage dich nicht auf die Seite dieses Fremden, an dem alles zu erkennen gab, wenn man ihn traf, dass er einem alles wegnehmen wollte. Wie hast du zulassen können, dass er dich anschaute? Wie hast du dulden können, dass er dich nahm? Ich habe zu allem Nein gesagt. Ich bin Wache gestanden. Ich hatte einen Dolch, um ihm die Augen auszustechen, und ein Gewehr, um ihm den Mund in tausend Stücke zu zersprengen. Warum hast du dich lieber von seinem großen Mund auffressen lassen, wodurch ich mich ganz anbot? Du hast dich auf seine Seite geschlagen. Jetzt ist er vernichtet, bevor er uns alles wegnehmen und uns ermorden konnte. Und jetzt bist du kalt wie ein Messer. Aber es wird dir nichts anderes übrig bleiben, als zurückzukommen und dich an mir zu wärmen. Das Böse vernichtet. Der große Mund zerstört. Der Dieb, der Neider, der Mörder, der Versager. Tod. Elaine, jetzt wird alles gut. Wo ist Devon? In der Scheune. Was macht er? Er schläft. Wie geht es ihm? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ein Gesicht, wie man nichts ansieht. Es wirkt wie zwei Hälften eines Gesichts. Ich weiß nicht. Warum hat sie nichts verstanden? Wovon träumt sie noch? Ach, ekelhafte Sippschaft. Aber es ist an der Zeit, keine Zeit mehr zu verlieren. Elaine ist weg, nicht wahr? Ja. Legen Sie Feuer an die Scheune. Nein. Hier, Streichhölzer, eine Fackel, das Heu ist trocken. Legen Sie Feuer an die Scheune. Nein. Warum nicht? Die Pferde. Nebenan ist der Stall. Lassen Sie die Pferde verbrennen. Nein. Lassen Sie die Pferde frei. Wo soll ich hin mit Ihnen? Lassen Sie sie laufen. Sie finden nicht mehr zurück. Sie werden krepieren. Die Höfe in der Umgebung nehmen Sie auf. Legen Sie Feuer an die Scheune. Nein. Der Wind kommt von Nord. Das Feuer würde auf das Hauptgebäude übergreifen. Ich verlange nicht, dass Sie bleiben. Hier wird alles verbrennen. Sie kommen nicht mehr raus. Legen Sie Feuer an die Scheune. Nein. Wovor haben Sie Angst? Was geht Sie das an? Und was mache ich? Wo soll ich hin? Was wird aus mir? Sie suchen sich eine andere Stelle. Und die Polizei? Sie denken nicht an die Polizei. Sie ist Ihnen egal. Was sage ich denen? Sie sagen, sie wissen nichts. Sie werden mir nicht glauben. So viele Dinge wären zu erklären. Für Sie ist es besser, Sie beschränken sich auf eins. Die Leute sind noch wach. Sie werden die Flammen sehen. Warten Sie eine Stunde. Nein. Im Moment ist es kalt. Kümmern Sie sich um den Kamin. Das Feuer ist heruntergebrannt. Bringen Sie mir eine Jacke, mehrere Mäntel, Pelze. Helfen Sie mir, sie anzuziehen. Noch ein Mantel, noch ein Cape, da, noch den Schal und das Feuer. Schüren Sie. Es wächst, es springt auf den Kamin. Schüren Sie, es prasselt, es flackert. Die da, haben Sie die gesehen? Die sich aufbäumt. Ich fühle sie, als wäre ich mittendrin. Schüren Sie, bringen Sie zum Nachlegen. Holz in Menge, legen Sie es daneben. Wie es wächst, wie es schnaubt, wie es brennt. Hier, holen Sie die Schlüssel, bringen Sie mir das Geld, das ganze Geld. Die Scheine, die Wertpapiere, die Aktien, die Schuldscheine, die Barren, das Kleingeld, die Münzen, alles. Legen Sie alles auf den Tisch. Jetzt gehen Sie, machen Sie sich keine Sorgen. Mir geht es gut, mir ist schön warm. Gehen Sie. Nein, ich habe keine Angst. Ich halte mich für sehr wohl in der Lage, mich erhobenen Hauptes zu zeigen, aber ich will meine Verteidigung selbst in die Hand nehmen. Man hat nicht das Recht, mir die Wörter abzusprechen, über die ich jetzt verfüge und die ich kenne. Man hat nicht das Recht, mich für meine Verteidigung an einen anderen Ort zu bringen als diesen. Ich behaupte, dass man nie und nimmer das Recht hat, mich schon im Augenblick meiner Ankunft zu zerschmettern, indem man mir das Verständnis verweigert, dasjenige, das ich jetzt habe, kein anderes. Oder aber ich bin Opfer. Man bekommt mich nur als Opfer zu fassen und nicht als das, was ich hätte sein können. Nicht all die Möglichkeiten, die in mir sind und die man getötet hat, indem man die Grenzen tötet, die heute Abend die meinen sind. Dann ist man nur ein Machthaber, ein Gebieter, der seine Macht missbraucht. Und ich werde nichts bereuen. Ich bereue schon jetzt nichts. Sagen wir es klar und deutlich, die Zeit ist kurz und es geht nicht mehr darum, sich langsam voranzutasten. Von felsenfester Überzeugung, von unerschütterlicher Gewissheit war ich nicht treu. Spielen wir mit offenen Karten, hatte ich je Zweifel. Reden Sie, jetzt sind Sie dran. Machen wir schnell, die Zeit drängt. Diesmal ist es an Ihnen. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bin ich leer, leere, nichts. Null, ein Vakuum. Absolute Leere. An Ihnen liegt es, sie zu füllen. Ich warte. Ich glaube felsenfest, das wissen Sie. Und ich warte, Sie sind am Zug. Zum Teufel mit all dem. Man wendet sich ab. Man täuscht mich, man spielt ein Spiel mit mir. Man legt mich herein. Und stellt mich auf die Probe. Was liegt daran? Ich beuge mich. Ich halte Stand und ich werde Herr der Lage sein. Was ist das für ein Schweigen? Was ist mir das ganze Leben lang gefolgt und war in mir und ist jetzt verstummt? Habe ich also irgendwo einen Fehler begangen? Genug. Es gilt zu handeln. Jetzt bin ich still und rühre mich nicht. Verzeihen Sie, Nikolai, ich erlaube mir, hereinzukommen, um einen Brief zu schreiben. Übrigens, wissen Sie, dass er tot ist? Nein, Stevon lebt noch ein bisschen, Gott sei Dank. Aber bald wird er verbrennen, denn das Feuer hat auf die Scheune übergegriffen. Und vielleicht müssten Sie losstürzen, um ihn aufzuwecken, denn er wird am Rauch ersticken, bevor er die Augen aufmacht. Stehen Sie nicht auf und rennen hin. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich sehe ja, dass Sie krank sind. Gelähmt, hat man mir gesagt. Aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung. Beide Beine nicht mehr funktionsfähig. Sozusagen ein Krüppel, bald nur noch ein lebender Rumpf. Ah, aber man hat mich getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe, es geht Ihnen sehr gut. Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Sie haben Farbe im Gesicht und Sie sind, wie ich sehe, in reger Tätigkeit. Anders kann man es nicht sagen. Ich habe Sie ganz unverhofft über Ihren Rechnungsbüchern überrascht. In fieberhafter Tätigkeit, das freut mich für Sie. Und ich sehe, Sie schaffen Ordnung, sehe Geld im Kamin. Metall brennt nicht, wissen Sie? Ah, aber wenn ich näher hinschaue, sind es keine kleinen Münzen, was ich im Feuer sehe. Das kommt, entschuldigen Sie, von meiner Schminke, von den Cremes, die geschmolzen sind und mir in die Augen rinnen, dass ich ganz blind werde. Aber Sie glauben doch nicht, das sage ich im Ernst. Natürlich bin ich ganz ohne Schminke. Ich habe die Haut immer frei, sodass sie atmen kann. Der Widerschein der Flammen, die die Scheune einäschern, verleiht mir diesen gepflegten Teint. Denn die Flammen legen alles in Schutt und Asche. Es sieht aus, als glitten sie vom Nordwind getrieben über die Gebäude. Nein, ganz im Gegenteil, kein Wind, kein Nord. Natürlich regnet es. Es fällt reichlicher, lotrechter Regen. Ich kann nicht hinaus. Bieten Sie mir also noch Ihre Gastfreundschaft an, bis der Regen aufhört? So kann ich schreiben. Ich muss einen Brief aufsetzen, einen wichtigen Brief, an die Justiz oder an die Regierung, ich weiß nicht. Aber ich werde darin alles schreiben, absolut alles. Ich werde es genau erklären. Ich beginne mit dem Anfang, mit Absätzen. Erstens, zweitens, alles gut gegliedert, schön klar. Das wird auch mir selber nützen. Ich werde mehr Klarheit haben. Nicht, dass ich keine Klarheit hätte, wohlgemerkt, im Gegenteil. Aber im Augenblick ist es vage, ziemlich verworren. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Sei es drum, lassen wir es gut sein. Davon abgesehen, unter uns gesagt, wenn ich Sie anschaue, so reglos in diesem Sessel und mit starrem Blick, sage ich mir, Sie hätte ich lieben sollen. Was für ein Irrtum, was für ein Irrtum. Aber jetzt kann ich hinaus, es ist Zeit. Nun, Nicolas, mein Lieber, ich verschwinde. Einmal, zweimal, dreimal und dazu noch ein paar Male, die ich vergesse und die doch passiert sind. Wie viele Male, Anna, muss er noch sterben, damit er ein für alle Mal für dich tot ist? Komm zurück, Tochter. Komm zu dir. Befreie dich von seiner Leiche, die einmal, zweimal und endgültig mehr als dreimal gestorben ist. Hast du ihn nicht gesehen, wie er auf dem Bauch zwischen zwei Lachen lag, vollgelaufen mit aufgedunsenem Bauch und schon erschlaffenden Gliedern? Jetzt ist er zerfetzt. Ein paar Stücke hier, ein paar Stücke da. Wie könntest du sie je alle wiederfinden und zusammensetzen und seinen spurlos aufgelösten Geist schließlich finden? Komm jetzt zurück. Dein Geliebter ist tot. Jetzt bist du befreit. Wie? Riechst du noch nicht den Geschmack des Rauchs und dass er schwarz verbrannt ist? Und dass dieses Schwarz noch einmal verbrannt ist zu einem Aschehaufen? Dass der Haufen brannte, um leichter zu werden, bis er leichter war als der Wind. Der Rauch ist abgezogen und der Geruch verfliegt. Komm jetzt zurück. Dein Geliebter ist tot. Du bist frei. Einmal. Zweimal zähle selbst, Tochter. Wieder und wieder. Jedes Mal wurdest du frei. Und immer noch willst du nicht zurückkommen. Jedes Mal ist er endgültig gestorben. Was brauchst du also? Wie viele Tode forderst du von ihm? Wie viel Befreiung benötigst du? 3, 4.000? Du wirst nie genug haben. Niemals wirst du zurückkehren. Niemals. Hey! Hallo! Hey, da steht auf! Steht auf! Los, wacht auf! Ich, Anna! Ich bin es, die ruft! Hallo! Mach die Fenster auf! Die Tür! Mach schnell die Läden auf! Wer bist du? Was willst du? Wir verstehen dich nicht! Lass uns schlafen, es ist Nacht! Geh! Wer bist du? Geh! Mein Geliebter verbrannt! Los, steht auf! Anna, fleht euch an, mein Geliebtes, der Wurm verbrannt! Nehmt eure Eimer schnell, euer ganzes Wasser! Verliert keine Zeit! Setzt euch nicht erst den Hut auf! Mein Geliebter verbrannt! Seht ihr denn nicht drüben die Flammen? Gleich regnet's! Es regnet, es regnet! Wer bist du? Was willst du von uns? Was kümmern uns Flammen da drüben? Es regnet, das Feuer wird ausgehen. Es geht schon aus, man sieht nichts mehr, es ist dunkel. Spürst du nicht den Regen? Wer bist du, dass du den Regen nicht spürst? Anna, ich bin Anna. Hört mich an, das werdet ihr doch nicht zulassen, das ganze Vermögen verbrennt. Die Scheune, die Gebäude, die Pferde, das Gold. Das Gold geht in Rauch auf. Dieses Vermögen lasst ihr doch nicht verbrennen. Wir kommen. Die Polizei ist schon an Ort und Stelle. Die Polizei ist drüben. Wir gehen nicht hin. Wir gehen hin. Das ganze Vermögen verbrennt. Hallo. Wacht auf, steht auf. Öffnet mir. Wer bist du? Was willst du? Ich bin es, Anna, die euch weckt. Warum? Ich wecke euch. Warum? Ich weiß nicht mehr. Steht auf, macht mir auf. Du bist verrückt. Sie ist verrückt. Sie weiß es selbst nicht mehr. Sie ist verrückt, verrückt! Nein, ich bin nicht verrückt. Steht auf, wacht auf. Seht ihr? Nein, ich sehe nichts. Es regnet. Brennt es nicht bei Nicola? Nein, es brennt nicht. Ladet ihr mich ein, ich friere. Wir werden trinken, wir werden tanzen. Ladet ihr mich ein, es regnet. Und der Brand? Wir müssen hinlaufen mit Eimern. Es regnet, macht mir auf. Das Feuer wird von selber ausgehen. Macht mir auf, es regnet. Endlich bin ich im Trockenen. Endlich unter einem Dach. Danke. Danke. Wollen wir nicht trinken? Wollen wir nicht tanzen? Ich kann euch wiegen, wenn ihr wollt. Kommt, es ist Zeit zu schlafen. Sie uns wiegen, Anna. Wir schlafen schon. Psst. Mach die Augen zu. Sie hörten Dumpfe Stimmen. Hörspiel von Bernard-Marie Coltès. Aus dem Französischen von Simon Werle. Die Personen und ihre Sprecher waren Nicolas Rufus Beck, Anna Christa Posch, Hélène Christine Schönfeld, Stevan Wolfgang Michael, Annas Mutter Hannelore Hoger, Stevans Bruder Christian Berkel, erster Fahrer Bert Wesselmann, der Bauer und zweiter Fahrer Walter Pfeil, die Frau Helene Elka, der Mann Horst Raspe. In weiteren Rollen Christine Heiß, Judith Herbster, Horst Hildebrand, Markus Hoffmann, Günther Kasch, Claudia Knupfer, Maria Majewski, Edgar Markus, Heinz Meyer, Peter Panhans, Margarete Saalbach, Heinz Schimmelpfennig, Hans-Edgar Stecher, Christopher Ströbel, Andreas Serda, Michael Wäser und Annette Weber-Diehl. Ton Roland Seiler, Schnitt Regina Kraus. Regieassistenz Ulrich Lampen, Regie Ulrich Gerhardt. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen aus dem Jahre 1992. Dramaturgie Klaus Schmitz.